John Lennon zickte einmal rum. See, one part of me says, yes, of course I can play. Ja, er schäme sich für sein Gitarrenspiel, wenn er doch nur so spielen könnte wie B.B. King. But the other part of me says, well, I wish I could just do it like B.B. King, you know? Und in diesen Chor stimmen sie alle ein, die John Brewer vor seine Kamera bekommen hat. Von Eric Clapton, der schlicht vom Blues Großmeister spricht, über John Mayall, Buddy Guy, Dr. John, Aaron Neville, Bonnie Raitt, Carlos Santana oder John Mayer oder. Und auch der Großschnacker Bono von U2 bleibt uns nicht erspart. 2 Jahre lang begleitete John Brewer B.B. King und montierte aus mehr als 250 Stunden Material diese Erzählung über Riley B. Kings Reise von Itabena, Mississippi, auf die Bühnen der Welt. Was alles andere als selbstverständlich war, wie der TV-Entertainer Bill Cosby im Prolog des Films über B.B. Kings Karriere meint. So within all of this is the life story of survival. Es ist eine Geschichte vom Überleben, meint Bill Cosby. Und wenn John Brewer die in B.B. King The Life of Riley erzählt, ist der Film tatsächlich sehr spannend. Es geht um die Wurzeln des Blues und die von B.B. King im rassistischen Mississippi in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einer Welt des Leids, der Ausbeutung, des Schmerzes und der Angst, die das Leben der schwarzen Bevölkerung prägte. Es war die Zeit des Rassenhasses, der Lynchjustiz des Ku Klux Klans. Kill a nigger, hire another one. And that's the way I was brought up. Kill einen Nigger und stelle einen anderen an. Damit, erinnert sich B.B. King in der Dokumentation, mit dieser Philosophie der Weißen bin ich groß geworden. Später übrigens, Anfang der 1960er Jahre, wohnte B.B. King einmal im gleichen Motel wie Martin Luther King, als weiße Rassisten den mit einer Bombe töten wollten. Diese Bombe überlebte der Jahre später Erschossene, aber so nah wie damals bin ich dem Tod danach nie wieder gekommen. They blew up the rooms of the motel. I think that's as close a time as I come to getting killed. Die Karriere von B.B. King begann in Memphis, Tennessee. Für den jungen Musiker war diese Stadt Himmel auf Erden mit all den Gitarren und diesen Blues-Musikern, von denen er sehr viel lernen konnte. Es ist eben auch eine Kulturgeschichte des Blues, die John Brewer hier nachzeichnet, im Mittelpunkt Riley King, dessen Spitzname B.B. aus seiner Zeit als Radiomoderator beim ersten schwarzen Sender in den Südstaaten stammte. This is B.B. King, making a statement. Irgendwann hatte B.B. King seine eigene Band und ging auf Tour, bis zu 320 Tage im Jahr. Als Bob Dylan 1988 seine legendäre Neverending Tour begann, war B.B. King schon Jahrzehnte unterwegs, mit zunehmender Popularität. The King of the Blues, B.B. King! Doch den richtig großen Erfolg inklusive Legendenstatus, den verdankt B.B. King einigen weißen Bluesfans aus Großbritannien mit Namen Eric Clapton, Mick Taylor, Peter Green, inklusive Mick Jagger und Keith Richards. Die nämlich entdeckten in Europa den schwarzen Blues aus den USA und reimportierten ihn quasi in sein Heimatland. I'm grateful that some of them seem to like me. Bin ihnen dankbar, dass sie mich mochten, meint B.B. King bescheiden in John Brewers Dokumentation. Sie haben Türen geöffnet, die sich sonst nie geöffnet hätten. 1971 brach B.B. King dann zur ersten Tournee nach Europa auf und spielte vor einem weißen Publikum, das ihm zu seinem großen Erstaunen Standing Ovations entgegenbrachte. B.B. King weinte auf der Bühne. Ärgerlich ist nur, dass John Brewer es in seinem 2-stündigen Film nicht schafft, dieser interessanten, spannenden, aufregenden Geschichte B.B. Kings und seiner Musik eine überzeugende Form zu geben. Die kurzen Musikschnipsel, die er präsentiert, nerven und der am Ende immer penetranter werdende Ton des Heldengesangs nicht weniger. Jede Lobhudelei wird irgendwann peinlich. B.B. King war nie ein Kämpfer für Bürgerrechte, er sprach durch seine Musik. Dass der schwarze Junge aus Mississippi dann irgendwann auf dem Olymp des Blues angekommen ist, das ist keine wirklich große Überraschung. As governor of the state of Mississippi to proclaim February 15, 2005, as B.B. King does. Viel verblüffender wirkt er etwas ganz anderes. 2005 ruft der Gouverneur den 15. Februar als B.B. King-Tag aus in Mississippi, dem US-Staat, in dem Riley B. King am 16. September 1925 zur Welt kam und dessen Rassismus im 20. Jahrhundert berüchtigt war. Ein schwarzer Musiker in Mississippi so geehrt, die Zeiten haben sich offensichtlich wirklich geändert. Zum Glück kann man auch solches lernen in dieser zu langatmigen Dokumentation über den großen Musiker, dessen Musik, und das ist natürlich die gute Nachricht, jedes peinliche Lob übersteht, und zwar spielend. I sing the blues. Yes, I say everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I really have paid my dues. When I first got the blues, they brought me over on a ship. Men were standing over me, and a lot more with the whip. Man, everybody wanna know why I sing the blues.